Nous allons compter ensemble de 1 jusqu'à 10. Jung rop den och knie, pi mui, dol dop. Mui, pi, bei, bun, pram, prum mui, prum pöl, prum bei, prum bun, dop. Mui, pi, bei, bun, pram, prum mui, prum pöl, prum bei, prum bun, dop. Mui, pi, bei, bun, pram, prum mui, prum pöl, prum bei, prum bun, top. Nous allons dire ensemble les jours de la semaine. Yeng ni yei te ngok nye, tngai, knung mui atat. Tngai chan, tngai ang kia. Tngai put, tngai prohwa, tngai sok, tngai sao, tngai atit. Tngai chan, tngai angkia, tngai put, tngai prohwa, tngai sok, tngai sao, tngai atit. Tngai chan, tngai angkia, tngai put, tngai prohwa, tngai sok, tngai sao, tngai atit. Nous allons dire ensemble les mois de l'année. Yeng ni yei teng ok nye, kai knung mui chnam. Kai mui, kai pi, kai bei, kai bun, kai pram, kai prum mui, kai prum pel, kai prum bei, kai prum bun, kai dop mui, kai dop pi. Kai mui, kai pi, kai bei, kai bun, kai pram, kai prum mui, kai prum pel, kai prum bei, kai prum bun, kai dop mui, kai dop pi. Kai mui, kai pi, kai bei, kai bun, kai pram, kai prum mui, kai prum pel, kai prum bei, kai prum bun, kai dop mui, kai dop pi.